26. Abschnitt. Die Austreibung aus dem Paradies. Alle politischen Ereignisse auf Atlantis sind die naturgesetzlichen Folgen der rasch zunehmenden Rassenmischung, die von den alten Atlantern in klarer Erkenntnis ihrer volks- und staatszerstörenden Wirkung aufs Strengste jedoch vergeblich verboten wurde. Siehe die indischen Rassengesetze des Manu und die Rassengesetze Josuas in Josua 23, 12 und 13 und den Schluss der Gebote. Die biblische Sage von der Austreibung aus dem Paradies dürfte eine Beschreibung eines geschichtlichen Vorganges auf Atlantis nach dem Weltbrand sein. In jener Beschreibung muss das Wort unser einer auffallen. Siehe 1. Mose 2, 22. Gott sagt nicht, Adam ist geworden wie ich, sondern wie unser einer. Damit ist eine Mehrzahl gleichgeordneter Wesen gemeint. Gottgleich waren nur die weißen, glänzenden Arier. Sie waren die Kinder Gottes der Bibel, also Wesen höherer Art. Siehe 1. Mose 6, 1-2. Die Kinder der Menschen lebten wie Tiere ohne jegliche Kultur und ohne Kenntnis derselben, beherrscht von tierischen Trieben und tierisch in Gebaren, Aussehen und Wesen. Die am tiefsten stehenden Völker, die afrikanischen und Australneger, die Zwergvölker in Afrika und manche mongolische Völkerschaften erinnern noch an diese affenartigen Menschentiere. Statt der hohen asischen Stirne war ihnen eine niedrige Stirn mit hereingewachsenen Haaren eigen. Dunkle, runde Augen erinnerten an die Tieraugen, ihre Menschenfresserei an das Leben der Raubtiere. Dazu zeigte sich bei ihnen keine Spur von Religion und Kultus. Ihr ganzes geistiges Leben war in schwarze Finsternis getaucht. Den Aias mussten sie naturgemäß als Tiere erscheinen. Die indischen Arier nannten die Eingeborenen kurzweg Affen. Die Niederrassigen werden daher im Gegensatz zu den arischen Kindern Gottes in der Bibel kurzweg als Menschen, siehe 1. Mose 6, oder in der Johannes-Offenbarung als Untiere, Tiere und Heiden bezeichnet. Ihnen, die noch ohne Seele und Sinn, das heißt ohne Verstand und Vernunft waren, kein blühendes Aussehen wie die Arier und kein geistiges Leben besaßen, flößten die Arier auf dem Wege der Blutsmischung das ein, was sie allmählich über das Tierische hinaushob. Freilich zu ihrem eigenen Schaden. Denn das entstandene Niederrassentum ist naturgesetzlich der Todfeind alles Höheren. Die Edda schildert das folgendermaßen. Gingen da drei aus dieser Versammlung, mächtige, milde Asen zumal, fanden am Ufer unmächtig Ask und Embla und ohne Bestimmung, besaßen nicht Seele noch Sinn noch nicht, nicht Blut noch Bewegung noch blühende Farbe. Seele gab Odin, Hönir gab Sinn, Blut gab Lodur und blühende Farbe. Edda, Bruchstücke, Schöpfung der Menschen. Das bedeutet, als die Asen aus dem Nordland nach Atlantis kamen, fanden sie an den Ufern der Meere menschenartige Geschöpfe vor, die sie Ask und Embla nannten. Sie brachten ihnen die Wohltaten der Kultur und machten aus ihnen durch Rassenmischung erst eine etwas über das Tierartige hinauswachsende Menschenart mit schönerer Gesichts- und Hautfarbe. Es lässt sich zum Beispiel bei den verschiedenen Indianerstämmen Nord- und Südamerikas und bei den Negervölkern Afrikas genau verfolgen, in welchem Grade Arierblut in sie eingedrungen ist. Die Sklavenwirtschaft der Aias, die im Altertum gebräuchlich war, und der Handelsverkehr in der Weltstadt machten die Rassenkreuzung unvermeidlich. Manche der Mischlinge wurden den Ariern ähnlich. Sie sahen aus wie unser einer. Sie betrachteten sich aber auch den Aias als ebenbürtig und verkehrten in den für die Aias allein bestimmten Stadtteilen, gingen sogar in den Niederrassigen verbotenen Asengarten. Der Versuch, Asentöchter zu verführen oder zu vergewaltigen, mag trotz der strengen Gesetze über Rassenzucht nicht zu selten gewesen sein. Zustatten kam ihnen hierbei, dass sich hochrassige Frauen gar oft an Niederrassige wegwerfen. Sie wagten es sogar, von dem Baume des Lebens zu essen, wie wenn sie zu den Asen gehören würden. Da dachte Gott, der höchste Ase, daran, Adam und Eva, das heißt einen Mischling namens Adam und die der ärgeren Hand folgende Asentochter Eva aus dem Paradies auszutreiben. Das heißt, es wurde ein Gesetz erlassen, das allen Niederrassigen und Mischlingen den Zugang zu Eden und Asgard verbot, sogar die zur ärgeren Hand gefallenen Frauen und Kinder austrieb. In Zukunft sollten nur solche, die das Zeichen Gottes und der arischen Abkunft an der Stirne tragen durften, das ist das arische Hakenkreuz, siehe Johannes Offenbarung 7, 2-3, auf Eden und Asgard wohnen. Zuwiderhandelnde sollten nach der Johannes-Offenbarung 14, 9-11 in den Krater geworfen werden. Auch in Deutschland war den Fremdrassigen das Betreten der heiligen Berge bei Todesstrafe verboten.